zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il richtete der Generalsekretär der Volkspartei für den Wiederaufbau und die Demokratie der Demokratischen Republik Kongo, Angmimo Basagani, an die Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude einen Blumenkorb, der am 14. Dezember niedergelegt wurde. Am gleichen Tag wurde auch ein Blumenkorb, den der ehemalige stellvertretende Generalsekretär dieser Partei, Minzeki Yaku, geschickt hatte, an die Bronzestatuen gelegt.